Yeah. Ich schau auf alte Fotos, yeah. Seh mich mit Freunden, die ich Jahre nicht gesehen hab. Und frag mich, shit, wie geht's denn heute? Wie geht's dir heute? Schau, nichts bleibt für die Ewigkeit. Und oft tut es mir leid, denn ich hab viel zu tun und wenig Zeit. Ich hab die beste Zeit, immer nur im Nachhinein. Besoffen und auf Party sein, ne Freundschaft ist viel mehr als das. Und es ist mehr als krass, wenn du dich Jahre später triffst und merkst, dass du den einen oder anderen auf deinem Weg vermisst. Du kannst die Zeit nicht ändern, ich würde so viele Dinge anders machen. Glaub ich doch, verdammt, ich kann den Scheiß nicht ändern. Zu viele exzessive Nächte, um zu testen, wie viel Becks und Wein und Whisky geht. Danke für die geile Zeit, danke für alles. Ich halt die Momente in meinem Geist fest. Weit weg, alles doch, es bleibt fest. In meiner Erinnerung, wer weiß, vielleicht verbleicht es. Doch für mich war es eine gute Zeit, ich hoffe, du weißt es. Schau zurück und sei dir sicher, dieser Weg, er bleibt. Was willst du ändern? Shit, keiner von uns ist fehlerfrei. Und alles geht vorbei, man gibt mir nur ein wenig Zeit. Und ich erhalte diesen Moment hier für die Ewigkeit. Schau zurück und sei dir sicher, dieser Weg, er bleibt. Was willst du ändern? Shit, keiner von uns ist fehlerfrei. Und alles geht vorbei, man gibt mir nur ein wenig Zeit. Und ich erhalte diesen Moment hier für die Ewigkeit. Und wie könnte ich das sagen, außer mit Musik auf einem Beat, mit einem Klavier. Man, ich sitz hier und hoff, du siehst, mir ist nicht alles scheißegal. Dieses hier als einen Brief, der sagt, die Tür ist immer offen für dich, auch wenn du nicht hier bist. Die Sonne scheint jetzt wieder, als wär derselbe Tag, dieselbe Klacht, derselbe Ghetto-Blaster und derselbe Park. Als wär derselbe Anruf mittags um 12:30 und dieselbe Flasche Wein. Ich komm direkt bei dir vorbei, shit. Und ich war zu oft nicht der Mensch, der ich sein wollte. Doch die Welt ist try and error in dieser Reihenfolge. Glaub mir, ich will kein folgen. Ich hab leider dann erst spät gemerkt, dass ich mich selbst nicht über andere definieren kann. Und es ist traurig, manchmal sieht man sich und hat sich, wie es scheint, nicht viel zu sagen. Anderes Leben, andere Stadt. Doch was bleibt, es ein Moment, ich rage. Nein, er kommt nie wieder, doch er bleibt für immer. Where I wanna be, viva la vida. Schau zurück und sei dir sicher, dieser Weg, er bleibt. Was willst du ändern? Shit, keiner von uns ist fehlerfrei. Und alles geht vorbei, man gibt mir nur ein wenig Zeit. Und ich erhalte diesen Moment hier für die Ewigkeit. Schau zurück und sei dir sicher, dieser Weg, er bleibt. Was willst du ändern? Shit, keiner von uns ist fehlerfrei. Und alles geht vorbei, man gibt mir nur ein wenig Zeit. Und ich erhalte diesen Moment hier für die Ewigkeit. Forever, forever, forever.